Das Hopshasser von Gustav Sack, gelesen für LibriVox.org. Was du nur willst, dieweil du reimen kannst und im beliebten Hopshasser erzählst, was dir zu Leids geschah, schmähst du auf jeden braven Wanst, der reimlos seine Wege geht und von der Narrheit nichts versteht, die dich, indes er isst und trinkt, in schmerzliche Ekstase bringt und dich ekstatisch hungern lässt. Er soll dir deine Narren qualen, etwa mit seinem Gelde zahlen? Dir ist dein Narrsein ja ein Fest, so zahle deine Feste selber, und neide nicht voll Prahlerei und widriger Phantasterei ihm seine wohlgeratenen Kälber. Du elendiger Hopsasser! Und schinkte Rassabum. Ende von Das Hopsasser. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Petrarca und Laura von Friedrich Gottlieb Klopstock, gelesen für LibriVox.org von L.G. Pug. Anderen Sterblichen schön, kaum noch gesehen von mir, ging der silberne Mond vorbei. Tränen wand ich von ihm mein melancholisches, müdes Auge dem Dunklen zu. Dreimal schlug mir mein Herz, dreimal erbebtest du, Tochter des ewigen Hauchs in mir, Seele zur Liebe gemacht. Dreimal erschreckte dich deine Einsamkeit bang Gefühl. Hätte die dich gesehen, welche du sittetest, der du seufzend, Unsterbliche, Tränen weintest, wie sie wehmutsvoll edler weinen, wäre vielleicht sie nicht durch die Tränen gerührt, hätte vielleicht sie nicht eine Träne mit dir geweint. Aber süßere Ruh deckte mit Fittigen ihres friedsamen Schlummes sie, und ihr göttliches Herz über mein Herz erhöht, hob Gelinde des Mädchens Brust. Mich nur floh die Ruh, und mein Gespiele sonst, mein geselliger, sanfter Schlaf ging dem Auge vorbei und dem getrübteren ihm zu wachen und bangen Blick. Tief in die Dämmerung hinsah es und suchte dich, seine Tränen genossen auf, dich des nächtlichen Hains Sängerin Nachtigall. Doch du sangest mir jetzo nicht, dein mitweinender Ton, dein melancholisch Ach, selbst die Linderung fehlte mir. Endlich schlummert ich ein, und ein unsterbliches Schloss mitleidig das Auge mir. Hast du mich weinen gesehen, o du Unsterbliche, der mitleidig mein Auge schloss? O so sammle sie ein, sammle die heiligen Tränen in goldene Schalen ein. Bring sie, Himmlische, dann zu den Unsterblichen, denen zärtlich ihr Herz auch schlug, zu der göttlichen Röwe oder zur Radiken, die in Frühlinge sanft entschlief, oder zu Doris hinauf, die noch ihr Halle weint, wenn er die jüngere Doris sieht. Dass dann einer vielleicht hat sie mein Schmerz bewegt, aus den holden Versammlungen niedersteige. Das Herz jener, die innige mein unsterblicher Geist verlangt, zu erweichen und sie zu den Empfindungen gleicher Sättlichkeit einzuweihen. Also dach ich und schlief, und der Unsterbliche gab mitleidig mir einen Traum. Laura sah ich im Traum, bei ihr den fühlenden, liedevollen Petrarca stehen. Sie war jugendlich schön, nicht wie das leichte Volk rosenwangig der Mädchen ist, die gedankenlos blühen, nur in Vorübergehen von der Natur und in Scherz gemacht, leer an Empfindung und Geist, leer des allmächtigen, triumphierenden Götterblicks. Laura war jugendlich schön, ihre Bewegungen sprachen alle die Göttlichkeit ihres Herzens, und Wert, Wert der Unsterblichkeit, trat sie hoch in Triumph daher, schön wie ein festlicher Tag, frei wie die heitere Luft, voller Einfalt wie du, Natur. An ihr klopfendes Herz legte Betrage sich, also sagte der Glückliche: Ach, dein klopfendes Herz, was vor Empfindungen schlägt's mir in den bewegten Geist! Jeder wallende Hauch deiner beseelten Brust hebt mich zu den Unsterblichen. Ach, wie ruh ich so süß! Lass mich! Die Seele fasst deine liebe Gewalt nicht mehr. Laura, Laura, mein Geist hebt sich von hoher Lust auf die Hügel der Seligen, auf die Hügel der Ruh, wo's von Entzückungen taumelnd schwebt an mein trunkenes Haupt. Singet, Söhne des Lichts, meine Empfindungen unaussprechliche süße Lust. Singt sie, ich weine sie nur, ja, die Unsterblichkeit wein ich froh von der Liebe durch. Mein Petrarca, sie sprach's, aber nun redeten frohe Seufzer und Tränen nur. Ach, wie fließt ihr so sanft unter Umarmungen, Ewigkeiten voll Ruh vorbei, das wird durch uns geliebt, ach. Wie belohnt uns dies unsere Namensunsterblichkeit auf der unteren Welt? Unsere Sättlichkeit folgt durch Enkel und Enkelin. Enkel, die ihr uns folgt, euch soll die goldene Zeit lächeln, Blumen und Kränze strähnen. Ihr sollt glücklicher sein, als es die Herrscher sind, mehr als siegende Könige. Euch gehorchte das Spiel, das von der Leier tönt, singet, würdig der Ewigkeit, würdig der, die euch lieht. Gebt sie den folgenden späten Tagen zum Muster hin. Enkelinnen, die ihr Laures Empfindungen habt, euch verfließe die goldene Zeit, wie ein ewiger Mai, wie ein gefeierter Tag unter süßen Umarmungen. Ihr sollt glücklicher sehen als des Eroberers Braut, die Tochter des Siegenden. Euch nur singe das Spiel, das von der Leier tönt, seid unsterblich, wie Laura ist. Ende von Petrarca und Laura. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. An die Freude von Friedrich Schiller, gelesen für LibriVox.org von Algy Pagg. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was der Mode Schwert geteilt. Bettler werden Fürstenbrüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Chor, seid umschlungen Millionen, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder, überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen. Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, mische seinen Jubel ein. Ja, wer auch nur eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund, und wär's nie gekonnt, der stehle weinen sich aus diesem Bund. Chor, was den großen Ring bewohnet, huldige der Sympathie, zu den Sternen leitet sie, wo der Unbekannte thronet. Freude trinken alle Wesen an den Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen folgen ihrer Rosenspur. Küsse gab sie uns und Reben, einen Freund geprüft im Tod. Wollust war dem Wurm gegeben, und der Cherub steht vor Gott. Chor. Ihr stürzt nieder, Millionen, ahndest du den Schöpfer, Welt? Such ihn über Sternenselt, über Sternen muß er wohnen. Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. Freude, Freude treibt die Rede in der großen Weltenuhr. Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament, Schweren rollt sie in den Räumen, die des Sees Rohr nicht kennt. Chor. Froh, wie seines Sonnenfliegen durch des Himmels prächt'gen Plan, laufet Brüder eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. Aus der Wahrheit Feuerspiegel lächelt sie den Forscher an, zu der Tugend steilem Hügel leitet sie des Duldes Bahn. Auf des Glaubens Sonnenberge sieht man ihre Fahnen wehn, durch den Riss gesprengte Särge sie im Chor der Engel stehen. Chor. Duldet mutig Millionen, duldet für die bessere Welt, droben überm Sternenselt wir ein großer Gott belohnen. Göttern kann man nicht vergelten, schön ist's ihnen gleich zu sein. Gram und Armut soll sich melden, mit den Frohen sich erfreuen. Groll und Rache sei vergessen, unsern Todfeind sei verziehen. Keine Tränen soll ihn pressen, keine Reue nage ihn. Chor. Unsere Schuldbucht sei vernichtet, ausgesöhnt die ganze Welt. Brüder, überm Sternenselt, richtet Gott, wie wir gerichtet. Freude sprüdelt in Pokalen, in der Traube goldenem Blut, trinken Sanftmut Kannibalen, die Verzweiflung Heldenmut. Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist, lasst den Schaum zum Himmel sprützen, dieses Glas dem guten Geist. Chor. Denn der Sterne Wirbel loben, den des Seraphs Hymne preist, dieses Glas dem guten Geist, überm Sternen selbst dort oben, festen Mut in schwerem Leiden, Hülfe, wo die Unschuld weint, Ewigkeit, geschworenen Eiden, Wahrheit gegen Freund und Feind. Männerstolz vor Königsthronen, Brüder, gilt es Gut und Blut, dem Verdienste seiner Kronen, Untergang der Lügenbrut. Chor. Schließt der heil'gen Zirkel Dichter, schwört bei diesem goldenen Wein, dem Gelübde treu zu sein, schwört es bei dem Sternenrichter. Rettung von Tyrannenketten, Großmut aus dem Bösewicht, Hoffnung auf den Sterbebetten, Gnade auf dem Hochgericht. Auch die Toten sollen leben, Brüder, trinkt und stimmet ein, alle Sünder soll vergeben und die Hölle nicht mehr sein. Chor. Eine heitere Abscheidsstunde, süßen Schlaf im Leichentuch, Brüder, einen sanften Spruch aus des Totenrichters Munde. Ende von An die Freude von Friedrich Schiller. Diese Aufnahme ist gemeinfrei. Hund und Katze von Wilhelm Busch, gelesen für LibriVox.org. Mietzel, eine schlaue Katze. Molly, ein begabter Hund. Wohnhaft an demselben Platze. Hassten sich aus Herzensgrund. Schon der Ausdruck ihrer Mienen bei gesträubter Haarfrisur zeigt es deutlich, zwischen ihnen ist von Liebe keine Spur. Doch wenn Mietzel in dem Baume, wo sie meistens hin entwich, friedlich dasitzt wie im Traume, dann ist Molly außer sich. Beide lebten in der Scheune, die gefüllt mit frischem Heu, alle beide hatten Kleine, Wolli 2 und Mietzel 3. Einst zur Jagd ging Mietzel wieder auf das Feld. Da geht es bumm. Der Herr Förster schoss sie nieder. Ihre Lebenszeit ist um. Oh, wie jämmerlich miauen die drei Kinderchen daheim. Molly eilt, sie zu beschauen, und ihr Herz geht aus dem Leim. Und sie trägt sie kurz entschlossen zu der eigenen Lagerstatt, wo sie nunmehr 5 Genossen an der Brust zu Gaste hat. Mensch mit traurigem Gesichte, sprich nicht nur von Leid und Streit. Selbst in Brems Naturgeschichte findet sich Barmherzigkeit. Ende von Hund und Katze. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. In einem verlassenen Zimmer von Georg Trakl. Gelesen für LibriVox.org. In einem verlassenen Zimmer. Fenster. Bunte Blumen beten. Eine Orgel spielt herein. Schatten tanzen an Tapeten, wunderlich ein toller Reihen. Lichterloh die Büsche wehen, und ein Schwarm von Mücken schwingt. Fern im Acker Sensen mähen, und ein altes Wasser singt. Wessen Atem kommt mich kosen? Schwalben irre Zeichen ziehen, leise fließt im Grenzenlosen dort das goldene Waldland hin. Flammen flackern in den Beeten, wirr verzückt der tolle Rhein an den gelblichen Tapeten. Jemand schaut zur Tür herein. Weihrauch duftet süß und Birne, und es dämmern Glas und Truh. Langsam beugt die heiße Stirne sich den weißen Sternen zu. Ende von In einem verlassenen Zimmer. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Gewitterabend von Georg Trakl. Gelesen für LibriVox.org. Der Gewitterabend. O, die roten Abendstunden! Flimmernd schwankt am offenen Fenster Weinlaub wirr ins Blau gewunden, drinnen nisten Angstgespenster. Staub tanzt im Gestank der Gossen, klirrend stößt der Wind in Scheiben. Einen Zug von wilden Rossen Blitze grelle Wolken treiben. Laut zerspringt der Weiherspiegel, Möwen schreien am Fensterrahmen. Feuerreiter sprengt vom Hügel und zerschellt im Tann zu Flammen. Kranke kreischen im Spitale, bläulich schwirrt der Nachtgefieder, glitzernd braust mit einem Male Regen auf die Dächer nieder. Ende von Der Gewitterabend. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Abendmuse von Georg Trakl. Gelesen für LibriVox.org. Abendmuse. Ans Blumenfenster wiederkehrt des Kirchturms Schatten und Goldnis. Die heiße Stirn verglüht in Ruh und Schweigen. Ein Brunnen fällt im Dunkel von Kastanienzweigen. Da fühlst du, es ist gut, in schmerzlichem Ermatten. Der Markt ist leer von Sommerfrüchten und Gewinden. Einträchtig stimmt der Tore schwärzliches Gepränge. In einem Garten tönen sanften Spieles Klänge, wo Freunde nach dem Mahle sich zusammenfinden. Des weißen Magiers Märchen lauscht die Seele gerne. Rund saust das Korn, das Mäher nachmittags geschnitten. Geduldig schweigt das harte Leben in den Hütten. Der Kühe Lindenschlaf bescheint die Stalllaterne. Von Lüften trunken sinken balde ein die Lider und öffnen leise sich zu fremden Sternenzeichen. Endymion taucht aus dem Dunkel alter Eichen und beugt sich über trauervolle Wasser nieder. Ende von Abendmuse. Gelesen für LibriVox.org. Nachtlied von Georg Trakl. Gelesen für LibriVox.org. Nachtlied. Des unbewegten Odem. Ein Tiergesicht erstarrt vor Bläue ihrer Heiligkeit. Gewaltig ist das Schweigen im Stein. Die Maske eines nächtlichen Vogels, sanfter Dreiklang verklingt in einem. Elai, dein Antlitz beugt sich sprachlos über bläuliche Wasser. O ihr stillen Spiegel der Wahrheit! An des einsamen elfenbeinerner Schläfe erscheint der Abglanz gefallener Engel. Ende von Nachtlied. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. In so hoher, schwebender Wunne von Heinrich von Mohrungen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. In so hoher, schwebender Wunne von Heinrich von Mohrungen. In so hoher, schwebender Wunne, so gestuhnt mein Herze eine Freude nie. Ich war, als ich fliegen kunne, mit Gedanken ihr Maumbe sie, sieht, dass mich ihr Trost entfiehe, der mir durch die Seele mien, mitten in das Herze gehe. Schwas ich wunnegliches schaue, das spille gegen der Wunne, die ich hahn, Luft und Erde, Wald und Owe, sollen die Zeit der Freude mien entfahn, mir ist kommen ein hügender Wahn und ein wunneglicher Trost, des min Mut soll hoche stahn. Wohl dem wunniglichen Meere, das so surse durch mein Ohr erklang, und der sanfte tuernder Schwere, dü mit Freuden in mein Herze sank, da von mir ein Wunn entsprang, dü vor Lieb als sah mein Tau, mir us den Augen drang. Selig sie dü süße Stunde, selig sie dü Zeit der Werdetag, so das Wort gehe von ihr Munde, das dem Herzen mien so nahen lag, das mein Lieb von Freud erschrack und ein Weis von Liebe joch, was ich von ihr sprechen mag. Ende von In so hoher, schwebender Wunne von Heinrich von Mohrungen. Königslied von Rainer Maria Rilke, gelesen für LibriVox.org von Birgit. Königslied. Darfst das Leben mit Würde ertragen, nur die Kleinlichen machen es klein. Bettler können dir Bruder sagen, und du kannst doch ein König sein. Ob dir der Stirne göttliches Schweigen auch kein rotgoldener Reif unterbrach, Kinder werden sich vor dir neigen, selige Schwärmer staunen dir nach. Tage weben aus Leuchten der Sonne dir deinen Purpur und Hermelin, und in den Händen Wehmut und Wonne liegen die Nächte vor dir auf den Knien. Ende von Königslied. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Träumen von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Träumen von Rainer Maria Rilke. Träumen. Mein Herz gleicht der vergessenen Kapelle, auf dem Altare prahlt ein wilder Mai. Der Sturm, der übermütige Geselle, brach längst die kleinen Fenster schon in zwei. Er schleicht herein jetzt bis zur Sakristei und zerrt dort an der Ministrantenschelle. Der schrillen Glocke zager Sehnsuchtsschrei ruft zu der längst entwöhnten Opferstelle den arg erstaunten fernen Gott herbei. Da lacht der Wind und hüpft durchs Fenster frei. Doch der erzürnte packt des Klanges Welle und schmettert an den Fliesen sie in zwei. Und arme Wünsche knien in langer Reihe vorm Tor und betteln an vermooster Schwelle, doch längst schon geht kein Beter mehr vorbei. Ich denke an ein Dörfchen, schlicht in des Friedens Prang, drin Hahngekrähe, und dieses Dörfchen verloren gegangen im Blütenschnee, und drin im Dörfchen mit Sonntagsmienen ein kleines Haus, ein Blondkopf nickt aus den Tüllgardinen, verstohlen heraus. Rasch auf die Türe, die Angel heiser um Hilfe ruft, und dann in der Stube ein leiser, leiser Lavendelduft. Mir ist, ein Häuschen wär mein eigen, vor seiner Türe säß ich spät, wenn hinter violetten Zweigen bei halbverhalltem Grillengeigen die rote Sonne sterben geht. Wie eine Mütze grünlich Samten steht meinem Haus das Moosgedach, und seine kleinen, dick umrammten und blank verbleiten Scheiben flammten dem Tage heiße Grüße nach. Ich träumte und mein Auge langte schon nach den blassen Sternen hin, vom Dorfe her ein Ave bangte und ein verlorener Falter schwankte im schneeschimmernden Jasmin. Die müde Herde trollte trabend vorbei, der kleine Hirte pfiff, und in die Hand das Haupt vergrabend empfand ich, wie der Feierabend in meiner Seele Seidengriff. Eine alte Weide trauert dürr und fühllos in den Mai, eine alte Hütte kauert grau und einsam hart dabei. War ein Nest einst in der Weide, in der Hütt ein Glück zu Haus. Winter kam und weh, und beide blieben aus. Die Rose hier, die gelbe, gab gestern mir der Knab, heut trag ich sie, dieselbe, hin auf sein frisches Grab. An ihren Blättern lehnen noch lichte Tröpfchen, schau, nur heute sind es Tränen, und gestern war es Tau. Wir saßen beisammen im Dämmerlichte. Mütterchen, schmeichelte ich, nicht wahr, du erzählst mir noch einmal die schöne Geschichte von der Prinzessin mit goldenem Haar? Seit Mütterchen tot ist, durch dämmernde Tage führt mich die Sehnsucht, die blasse Frau, und von der schönen Prinzessin die Sage, weiß sie wie Mütterchen ganz genau. Ich wollt, sie hätten statt der Wiege mir einen kleinen Sarg gemacht, dann wär mir besser wohl, dann schwiege die Lippe längst in feuchter Nacht. Dann hätte nie ein wilder Wille die bange Brust durchzittert, dann wär es in dem kleinen Körper stille, so still, wie's niemand denken kann. Nur eine Kinderseele stiege zum Himmel hoch so sacht, ganz sacht. Was haben sie mir statt der Wiege nicht einen kleinen Sarg gemacht? Jene Wolke will ich neiden, die dort oben schweben darf, wie sie auf besonnte Heiden ihre schwarzen Schatten warf, wie die Sonne zu verdüstern sie vermochte kühn genug, wenn die Erde lichtes Lüstern grollte unter ihrem Flug. All die goldenen Strahlenfluten jener Sonne wollt auch ich hemmen, wenn auch für Minuten. Wolke, ja, ich neide dich. Mir ist die Welt, die laute, kranke, hat jüngst zerstört ein je zerstieben, und mir nur ist der Welt Gedanke, der große in der Brust geblieben. Denn so ist sie, wie ich sie dachte, ein jeder Zwiespalt ist vertost, auf goldenen Sonnenflügeln sachte umschwebt mich grüner Waldestrost. Wenn das Volk, das Drohnen träge, trabt den altvertrauten Trott, möcht ich weiße Wandelwege wallen durch das Duftgehege ernst und einsam wie ein Gott, wandeln nach den glanzdurchsprühten Fernen, lichten Lohns bewusst, um die Stirne kühle Blüten und von kinderkeuschen Mythen voll die sabbatstille Brust. Weiß ich denn, wie mir geschieht? In den Lüften Düfte qualmen und in bronzebraunen Halmen ein verlorenes Grillenlied. Auch in meiner Seele klingt tief ein Klang, ein traurig Lieber, so hört wohl ein Kind im Fieber wie die tote Mutter singt. Schon blitzt aus arg zerfetztem Laken der holde, keusche Götternacken der frisch erwachenden Natur, und nur in tief entlegenen Talen zeigt hinter violetten, kahlen Gebüschen sich mit falschem Prahlen des Winters weiße Sohlenspur. Hingeh ich zwischen Weidenbäumen an nassen Räderinnensäumen den Fahrweg, und der Wind ist mild. Die Sonne prangt im Glas des Märzen und zündet an im dunkeln Herzen der Sehnsucht weiße Opferkerzen vor meiner Hoffnung Gnadenbild. Fahlgrauer Himmel, von dem jede Farbe bange verblich, weit, ein einziger lohroter Strich wie eine brennende Geißelnarbe. Ihre Reflexe vergehen und erscheinen, und in der Luft liegt's wie ersterbender Rosenduft und wie verhaltenes Weinen. Die Nacht liegt duftschwer auf dem Park, und ihre Sterne schauen still, wie schon des Mondes weiße Barke im Lindenwipfel landen will. Fern hör ich die Fontäne lallen, ein Märchen, das ich längst vergaß, und dann ein leises Apfelfallen ins hohe, regungslose Gras. Der Nachtwind schwebt vom nahen Hügel und trägt durch alte Eichenreihen auf seinem blauen Falterflügel den schweren Duft vom jungen Wein. Im Schoß der silberhellen Schneenacht, dort schlummert alles weit und breit, und nur ein ewig wildes Weh wacht in einer Seele Einsamkeit. Du fragst, warum die Seele schwiege, warum sie's in die Nacht hinaus nicht gießt. Sie weiß, wenn's ihr entstiege, es löschte alle Sterne aus. Abendläuten aus den Bergen hallt es wieder neu zurück in immer mattern Tönen, und ein Lüftchen fühlst du flattern von dem grünen Talgrund her, ein kaltes. In den weißen Wiesenquellen lallt es wie ein Stammeln kindischen Gebetes, durch den schwarzen Tannenhochwald geht es wie ein Dämmern ein Jahrhundert altes. Durch die Fuge eines Wolkenspaltes wirft der Abend rote Blutkorallen nach den Felsenwänden, und sie prallen lautlos von den Schultern des Basaltes. Weltenweiter Wanderer, walle fort in Ruh, also kennt kein anderer Menschenleid wie du. Wenn mit lichtem Leuchten du beginnst den Lauf, schlägt der Schmerz die feuchten Augen zu dir auf. Drinnen liegt, als riefen sie dir zu, versteh, tief in ihren Tiefen, eine Welt voll Weh. Tausend Tränen reden ewig ungestillt, und in einer jeden spiegelt sich dein Bild. Möchte mir ein blondes Glück erkiesen, doch vom Sehnen bin ich müd und suchen. Weiße Wasser gehen in stillen Wiesen, und der Abend blutet in die Buchen. Mädchen wandern heimwärts, rot im Mieder, Rosen. Fern eher verklingt ihr Lachen, und die ersten Sterne kommen wieder, und die Träume, die so traurig machen. Vor mir liegt ein Felsenmeer, Sträucher, halb im Schutt versunken, Todesschweigen, nebeltrunken, hangt der Himmel drüber her. Nur ein matter Falter schwirrt, rastlos durch das Land, das Kranke, einsam, wie ein Gottgedanke, durch die Brust des Leugners irrt. Die Fenster glühten an dem stillen Haus, der ganze Garten war voll Rosendüften, hochspannte über weißen Wolkenklüften der Abend in den unbewegten Lüften die Schwingen aus. Ein Glockenton ergoß sich auf die Au, lind wie ein Ruf aus himmlischen Bezirken, und heimlich über flüstervollen Birken sah ich die Nacht die ersten Sterne wirken ins blasse Blau. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Weit wie mit dichtem Demantstaube bestreut erscheinen Flur und Flut, und in die Herzen Traumgemut steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. Wie eine Riesenwunderblume prangt voll Duft die Welt, an deren Blütenspelze ein Schmetterling mit blauem Schwingenschmelze die Mainacht hangt. Nichts regt sich, nur der Silberfühler blinkt. Dann trägt sein Flügel ihn, sein früh verblaßter, nach Morgen, wo aus feuerroter Aster er Sterben trinkt. Wie jegliches Gefühl vertiefend ein süßer Drang die Brust bewegt, wenn sich die Mainacht sternetriefend auf mäuschenstille Plätze legt. Da schleichst du hin auf sachter Sohle und schwärmst zum blanken Blau hinauf, und groß wie eine Nachtviole geht dir die dunkle Seele auf. O gäb's doch Sterne, die nicht bleichen, wenn schon der Tag den Ost besäumt, von solchen Sternen ohne Gleichen hat meine Seele oft geträumt. Von Sternen, die so milde blinken, daß dort das Auge landen mag, das müde ward vom Sonnetrinken an einem goldenen Sommertag. Und schlichen hoch ins Weltgetriebe sich wirklich solche Sterne ein, sie müssten der verborgenen Liebe und allen Dichtern heilig sein. Mir ist so weh, als müßte die ganze Welt in Grau vergehen, als ob mich die Geliebte küßte und spräch auf Nimmerwiedersehen, als ob ich tot wär und im Hirne mir dennoch wühlte wilde Qual, weil mir vom Hügel eine Dirne die letzte blasse Rose stahl. Matt durch der Tale Gequalme wankt Abend auf goldenen Schuhen, Falter, der träumend am Halme hangt, weiß nichts vor Wonne zu tun. Alles schlürft heil an der Stille sich, wie da die Seele sich schwellt, daß sie als schimmernde Hülle sich legt um das Dunkel der Welt. Ein Erinnern, daß ich heilig heiße, leuchtet mir durchs innerste Gemüt, so wie Götterbilder marmorweiße durch geweihter Haine Dämmer glüht. Das Erinnern einst'ger Seligkeiten, das Erinnern an den toten Mai, Weihrauch in den weißen Händen, schreiten meine stillen Tage dran vorbei. Glaubt mir, daß ich, matt vom Kranken, keinen lauten Lenz mehr mag, will nur einen sonnenblanken, wipfelroten Frühherbsttag. Will die Lust, die Jubelschrille, nicht mehr in die Brust zurück, will nur Sterbestubenstille drinnen für mein totes Glück. Ende von Träumen. Lieben von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Lieben. Und wie mag die Liebe dir kommen sein? Kam sie wie ein Sonnen, ein Blütenschnein? Kam sie wie ein Beten? Erzähle. Ein Glück löste leuchtend aus Himmeln sich los und hing mit gefalteten Schwingen groß an meiner blühenden Seele. Das war der Tag der weißen Chrysanthemen, mir bangte fast vor seiner schweren Pracht, und dann kamst du mir die Seele nehmen, tief in der Nacht. Mir war so bang, und du kamst lieb und leise, ich hatte grad im Traum an dich gedacht, du kamst, und leis wie eine Märchenweise erklang die Nacht. Einen Maitag mit dir beisammen sein und Selbander verloren ziehen durch der Blüten duftqualmende Flammenrein zu der Laube von weißem Jasmin und von dorten hinaus in den Maiblust schauen, jeder Wunsch in der Seele so still und ein Glück sich mitten in Mailust bauen, ein großes, das ist's, was ich will. Ich weiß nicht, wie mir geschieht, weiß nicht, was Wonne ich lausche, mein Herz ist fort wie im Rausche, und die Sehnsucht ist wie ein Lied. Und mein Mädel hat fröhliches Blut und hat das Haar voller Sonne und die Augen von der Madonne, die heute noch Wunder tut. Ob du's noch denkst, dass ich dir Äpfel brachte und dir das Goldhaar glattstrich leis und lind, weißt du, das war, als ich noch gerne lachte und du warst damals noch ein Kind. Dann ward ich ernst, in meinem Herzen brannte ein junges Hoffen und ein alter Gram, zur Zeit, als einmal dir die Gouvernante den Wärter aus den Händen nahm. Der Frühling rief, ich küßte dir die Wangen, dein Auge sah mich groß und selig an. Das war ein Sonntag, ferne Glocken klangen und Lichter gingen durch den Tann. Wir saßen beide in Gedanken, im Weinblattdämmer, du und ich, und über uns in duftgen Ranken versummte wo ein Hummel sich. Reflexe hielten, bunte Kreise in deinem Haar flüchtig rass, ich sagte nichts als einmal leise, was du für schöne Augen hast. Blondköpfchen hinter den Scheiben hebt es sich ab so fein, sternt es ins Stäubchen treiben oder zu mir herein? Ist es das Köpfchen, das Liebe, das mich gefesselt hält, oder das Stäubchengetriebe dort in der sonnigen Welt? Keins sieht zum andern hinüber, heimlich, die Stirne voll Ruh, schreitet der Abend vorüber, und wir sehen ihm halt zu. Die Liese wird heute just 16 Jahr, sie findet im Klee einen Vierling. Fern drängt sich's wie eine Bubenschar, die Löwenzähne mit blondem Haar, betreut vom sternigen Schierling. Dort hockt hinterm Schierling der Riesenpan, der strotzige lose Geselle. Jetzt sieht er verstohlen die Liese nahen und lacht und wälzt durch den Wiesenplan des Windes wallende Welle. Ich träume tief im Weingerank mit meiner blonden Kleinen. Es bebt ihr Händchen elfenschlank im heißen Zwang der meinen. So wie ein gelbes Eichhorn huscht das Licht hin im Reflexe, und violetter Schatten tuscht ins weiße Kleid ihr Kleckse. In unserer Brust liegt Glück verschneit, goldsonniges Verstummen. Da kommt in seinem Sammetkleid ein Hummel Segen summen. Es ist ein Weltmeer voller Lichte, das der geliebten Aug umschließt, wenn von der Flut der Traumgesichte die keusche Seele überfließt. Dann beb ich vor der Wucht des Schimmers, so wie ein Kind, das stockt im Lauf, geht vor der Pracht des Christbaumzimmers die Flügeltüre lautlos auf. Ich war noch ein Knabe, ich weiß, es hieß, heut kommt Base Olga zu Gaste. Dann sah ich dich nahen auf dem schimmernden Kies, ins Kleidchen gepresst, ins Verblaßte. Bei Tisch saß man später nach Ordnung und Rang und frischte sich mäßig die Kehle. Und wie mein Glas an das deine klang, da ging mir ein Riss durch die Seele. Ich sah dir erstaunt ins Gesicht und vergaß, mich dem Plaudern der andern zu einen, denn tief im trockenen Halse saß mir würgend ein wimmerndes Weinen. Wir gingen im Parke, du sprachst vom Glück und küßtest die Lippen mir lange, und ich gab dir fiebernde Küsse zurück auf die Stirne, den Mund und die Wange. Und da machtest du leise die Augen zu, die Wonne blind zu ergründen, und mir ahnte im Herzen, da wärest du am liebsten gestorben in Sünden. Die Nacht im Silberfunkenkleid streut Träume, eine Handvoll, die füllen mir mit Trunkenheit die tiefe Seele randvoll. Wie Kinder eine Weihnacht sehen, voll Glanz und goldenen Nüssen, seh ich dich durch die Mainacht gehen und alle Blumen küssen. Schon starb der Tag, der Wald war zauberhaft, und unter Farren bluteten Zyklamen, die hohen Tannen glühten, Schaft bei Schaft, es war ein Wind, und schwere Düfte kamen. Du warst von unserem weiten Weg erschlafft, ich sagte leise deinen süßen Namen. Da bohrte sich mit wonnewilder Kraft aus deines Herzens weißem Liliensamen die Feuerlilie der Leidenschaft. Rot war der Abend und dein Mund so rot, wie meine Lippen Sehnsucht heiß ihn fanden, und jene Flammen, die uns je durchlot, sie leckten an den neidischen Gewanden. Der Wald war stille und der Tag war tot, uns aber war der Heiland auferstanden, und mit dem Tage starben Neid und Not. Der Mond kam groß an unseren Hügeln landen, und leise stieg das Glück aus weißem Boot. Es leuchteten im Garten die Syringen, von einem Ave war der Abend voll. Da war es, daß wir voneinander gingen, in Gram und Groll. Die Sonne war in heißen Fieberträumen gestorben, hinter grauen Hängen weit, und jetzt verglomm auch hinter Blütenbäumen dein weißes Kleid. Ich sah den Schimmer nach und nach vergehen und bangte bebend wie ein furchtsam Kind, das lange in ein helles Licht gesehen. Bin ich jetzt blind? Oft scheinst du mir ein Kind, ein kleines, dann fühle ich mich so ernst und alt, wenn nur ganz leis dein glockenreines Gelächter in mir widerhallt. Wenn dann in großem Kinderstaunen dein Auge aufgeht, tief und heiß, möcht ich dich küssen und dir raunen die schönsten Märchen, die ich weiß. Nach einem Glück ist meine Seele lüstern, nach einem kurzen, dummen Wunderwahn, im Quellenquirlen und im Föhrenflüstern, da hör ich's nahen. Und wenn von Hügeln, die sich purpurn säumen, in bleiche Bläue schwimmt der Silberkahn, dann unter schattenschweren Blütenbäumen seh ich es nahen. In weißem Kleid, so wie das Lieb, das Tote, am Sonntag mit mir ging durch Staub und Strauch, am Herzen jene Blume nur, die rote, trug es die auch? Wir gingen unter herbstlich bunten Buchen, vom Abschiedsweh die Augen beide rot. Mein Liebling, komm, wir wollen Blumen suchen. Ich sagte bang, die sind schon tot. Mein Wort war lauter Weinen. In den Äthern stand kindisch lächelnd schon ein blasser Stern. Der matte Tag ging sterbend zu den Vätern, und eine Dohle schrie von fern. Im Frühling oder im Traume bin ich dir begegnet einst. Und jetzt gehen wir zusammen durch den Herbsttag, und du drückst mir die Hand und weinst. Weinst du ob der jagenden Wolken, ob der blutroten Blätter? Kaum. Ich fühl es, du warst einmal glücklich, im Frühling oder im Traum. Sie hatte keinerlei Geschichte, ereignislos ging Jahr um Jahr, auf einmal kam's mit lauter Lichte, die Liebe, oder was das war. Dann plötzlich sah sie's bang zerrinnen, da liegt ein Teich vor ihrem Haus, so wie ein Traum scheint's zu beginnen, und wie ein Schicksal geht es aus. Man merkte, der Herbst kam, der Tag war schnell, erstorben im eigenen Blute, im Zwielicht nur glimmte die Blume noch grell auf der kleinen, verborgenen Hute. Mit ihrem zerschlissenen Handschuh strich sie die Hand mir schmeichelnd und leise. Kein Mensch in der Gasse als sie und ich. Und sie bangte, du reisest, ich reise. Da stand sie, das Köpfchen voll Abschiedsnot, in den Stoff meines Mantels vergrabend. Vom Hütchen nickte die Rose rot, und es lächelte müde der Abend. Manchmal, da ist mir, nach Gram und Mühe will mich das Schicksal noch segnen, wenn mir in feiernder Sonntagsfrüh lachende Mädchen begegnen. Lachen hör ich sie gerne, lange dann liegt mir das Lachen im Ohr, nie kann ich's, wen ich, vergessen, wenn sich der Tag hinterm Hange verlor, will ich mir's singen, indessen singen's schon oben die Sterne. Es ist lang, es ist lang, wann, weiß ich gar nimmer zu sagen, eine Glocke klang, eine Lerche sang, und ein Herz hat so selig geschlagen, der Himmel so blank überm Jungwald hang, der Flieder hat Blüten getragen, und im Sonntagskleide ein Mädchen, schlank, das Auge voller staunender Fragen. Es ist lang, es ist lang. Ende von Lieben von Rainer Maria Rilke. Der wandernde Musikant von Josef von Eichendorff, gelesen für LibriVox.org von Algy Pagg. 1. Wandern lieb ich für mein Leben, lebe eben wie ich kann, wollt ich mir auch Mühe geben, passt es mir doch gar nicht an. Schöne alte Lieder weiß ich, in der Kälte, ohne Schuh draußen in die Seiten reiß ich, weiß nicht, wo ich abends ruh. Manche Schöne macht wohl Augen, meinet, ich gefiel ihr sehr, wenn ich nur was wollte taugen, so ein armer Lump nicht wär. Mag dir Gott ein Mann bescheren, wohl mit Haus und Hof versehen, wenn wir zwei zusammen wären, möcht mein Singen mir vergehen. 2. Wenn die Sonne lieblich schiene, wie in Welschland lau und blau, ging ich mit der Mandoline durch die überglänzte Au. In der Nacht dann Liebchen lauschte, an dem Fenster süß verwacht, wünschte mir und ihr, uns beiden, heimlich eine schöne Nacht. Wenn die Sonne lieblich schiene, wie in Welschland lau und blau, ging ich mit der Mandoline durch die überglänzte Au. 3. Ich reise übers grüne Land, der Winter ist vergangen, hab um den Hals ein gulden Band, daran die Laute hangen. Der Morgen tut einen roten Schein, den recht mein Herz spüret, dann greif ich in die Zeiten ein, der liebe Gott mich führet. So silben geht der Strömelauf, fernüber schallt Geläute, die Seele ruft in sich, Glück auf, rings grüßen frohe Leute. Mein Herz ist recht von Diamant, ein Blum von Edelsteinen, die funkelt lustig übers Land in tausend schönen Scheinen. Vom Schloss in die weite Welt schaut eine Jungfrau runter, die liebste sie im Arme hält, die sehnt nach mir herunter. Wie bist du schön, hinaus, im Wald gehen Wasser auf und unter. Im grünen Wald singt, daß es schallt, mein Herz, bleib frei und munter. Die Sonne uns umdunkeln lässt, im Meere sich zu spülen, da ruh ich aus vom Tagesfest, fromm in der roten Kühle. Hoch führt durch die stille Nacht der Mond die golden Schafe, den Kreis der Erden Gott bewacht, wo ich tief unten schlafe. wie liegt all falsche Pracht so weit? Schlaf wohl auf stille Erde, Gott schützt dein Herz in Ewigkeit, dass es nie traurig werde. 4. Bist du manchmal auch verstimmt, drück dich zärtlich an meine Herze, dass mir's fast den Atem nimmt, streif und kneif in süßem Scherze, wie ein rechter Liebestor, lehn ich sanft an dich die Wange, und du singst mir fein ins Ohr, wohl im Hofe bei dem Klange. Katze miaut, Hund heult und bellt, Nachbar schimpft mit wilde Miene, doch was kümmert uns die Welt, süße, traute Violine. 5. Mürrisch sitzen sie und maulen auf den Banken stumm und breit, Gähnen strecken sich die Faulen und die Kecken suchen Streit. Da komm ich durchs Dorf geschritten, fernher durch den Abend kühl, still mich in des Kreises mitten, grüß und sieh mein Geigenspiel. Und wie ich den Bogen schwenke, sehen die Klänge in der Rund allen recht durch die Gelenke bis zum tiefsten Herzengrund. Und nun geht's ans Gläse klingen, an die Walzen um und um. Je mehr ich streich, je mehr sie springen, keine fragt erst lang, warum. Jede will dem Geigen reichen nun ein Schärflein auf die Hand, da vergeht ihm gleich sein Streichen, und fort ist der Musikant. Und sie sehen ihn fröhlich steigen nach des Waldes Höhen hinaus, hören ihn von fern noch geigen und gehen allvergnügt nach Haus. Doch in waldesgrünen Hallen rast ich dann noch manche Stund, nur die fernen Nachtigallen schlagen tief aus nächt'gem Grund. Und es rauscht die Nacht so leise durch die Waldeinsamkeit, und ich sinn auf neue Weise, der die Menschenherz erfreut. 6. Durch Feld und Buchenhallen, bald singen, bald fröhlich still, recht lustig sei vor allen, wer's Reisen wählen will. Wenn's kaum in Osten glühte, die Welt noch still und weit, da weht recht durch Gemüte die schöne Blütenzeit. Die Lärsch als Morgenbote sich in die Lüfte schwingt, eine frische Reisenote durch Wald und Herz erklingt. O Lust, vom Berg zu schauen, weit über Wald und Strom, hoch über sich den blauen, tiefklaren Himmelsdom. Vom Berge Vöglein fliegen und Wolken so geschwind, Gedanken überfliegen die Vögel und den Wind. Die Wolken sind hernieder, das Vöglein senkt sich gleich, Gedanken gehen und Lieder fort bis ins Himmelreich. Ende von Der wandernde Musikant von Joseph von Eichendorff. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Das Ideal von Friedrich von Schlegel, gelesen für LibriVox.org. Der ist zu schwer, der andere fällt ins Leichte. Den strengen Ernst hier müsste man noch würzen, der Anmut Fülle dort sodann verkürzen. Bald ist der Grund zu tief und bald zu seichte. So steht die Kunst dem Ideal zur Beichte und kann den Knoten nie ganz richtig schürzen. Es muß der Mensch auf eine Seite stürzen, wie fleißig er sich auch zur Bildung zeigte. In jeder Kunst, im Leben, ja im Wissen, ist auch das Beste falsch. Die ferne Scheibe scheint unerreicht, die Schützen nur zu äffen. Wir können nicht heraus aus unserem Leibe, an allen wird der Kenner etwas missen, und einer kann den kleinen Punkt nur treffen. Nur das Ganze, mein Freund, wie es lebt und im Leben sich spiegelt, das sei dein Ideal, frei von der Formel Gespenst. Ende von Das Ideal. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Oktoberlied von Theodor Storm, gelesen für LibriVox.org. Oktoberlied. Der Nebel steigt, es fällt das Laub, schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja vergolden. Und geht es draußen noch so toll, unchristlich oder christlich, ist doch die Welt, die schöne Welt, so gänzlich unverwüstlich. Und wimmert auch einmal das Herz, stoß an und lass es klingen. Wir wissen's doch, ein rechtes Herz ist gar nicht umzubringen. Der Nebel steigt, es fällt das Laub, schenk ein den Wein, den Holden. Wir wollen uns den grauen Tag vergolden, ja vergolden. Wohl ist es Herbst, doch warte nur ein Weilchen. Der Frühling kommt, der Himmel lacht, es steht die Welt in Veilchen. Die blauen Tage brechen an, und ehe sie verfließen, wir wollen sie, mein wackrer Freund, genießen, ja genießen. Ende von Oktoberlied. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lass ruhen die Toten von Adalbert von Chamisseau. Gelesen für LibriVox.org von Boris Greff. Lass ruhen die Toten. Es ragt ein altes Gemäuer vor aus Waldesnacht. Wohl standen Klöster und Burgen einst dort, in herrlicher Pracht. Es liegen im kühlen Grunde behauene Steine gereiht. Dort schlummern die Frommen, die Starken, die Mächt'gen der alten Zeit. Was kommst du bei nächtlicher Weile, durchwühlen das alte Gestein und förderst herauf aus den Gräbern nur Staub und Totengebein? Unmächtiger Sohn der Stunde, das ist der Zeitenlauf. Lass ruhen die Toten. Du wächst sie mit Klagen nicht auf. Ende von Lass ruhen die Toten. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Silvesternacht von Theodor Fontane. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Silvesternacht. Das Dorf ist still, still ist die Nacht. Die Mutter schläft, die Tochter wacht. Sie deckt den Tisch, sie deckt für zwei und sehnt die Mitternacht herbei. Wem gilt die Unruh, wem die Hast? Wer ist der mitternächtige Gast? Ob ihr sie fragt, sie kennt ihn nicht, sie weiß nur, was die Sage spricht. Die spricht, wenn wo ein Mädchen wacht, um 12 in der Silvesternacht, und wenn sie deckt den Tisch für zwei, gewahrt sie, wer ihr Künftiger sei. Und hätt ihn nie gesehen, die Maid, und wär er 100 Meilen weit. Er tritt herein und schickt sich an, und isst und trinkt und scheidet dann. 12 schlägt die Uhr, sie horcht erschreckt. Sie wollt ihr Tisch wär ungedeckt. Es überfällt sie Angst und Grauen. Sie will den Bräutigam nicht schauen. Fortsetzt der Zeiger seinen Lauf. Niemand tritt ein. Sie atmet auf. Sie starrt nicht länger auf die Tür. Herrgott, da sitzt er neben ihr. Sein Aug ist glüh, blass sein Gesicht. Sie sah ihn all ihr Lebtag nicht. Er blitzt sie an und schenket ein und spricht, heut Nacht noch bist du mein. Ich bin ein stürmischer Gesell, ich wähle rasch und freie schnell. Ich bin der Bräutgam, du die Braut, und bin der Priester, der uns traut. Er fasst sie um, ein einziger Schrei, die Mutter hört's und kommt herbei, zu spät. Verschüttet liegt der Wein, tot ist die Tochter und allein. Aufgenommen von Bernadette, November 2010, Bergen, Norwegen. Aus der Beringstraße von Adalbert von Chamisseau. Gelesen für LibriVox.org von Boris Greff. Aus der Beringstraße im Sommer 1816. Die Lieder, die mir unter Schmerz und Lust aus jugendlichem Busen sich befreit, nachklangen wohl, ich bin es mir bewusst, in derer Herzen, denen sie geweiht. Sei still, mein Herz, und trage den Verlust. Sie klangen, sie verhallten in der Zeit. Mein Lieben und mein Leben sind verhallt mit meinen Liedern. Um mich ist es kalt. Das Leben hat, der Tod hat mich beraubt. Es fallen Freunde, sterben von mir ab. Es senkt sich tief und tiefer schon mein Haupt. Ich setze träumend weiter meinen Stab und wanke, müder als wohl mancher glaubt, entgegen meinem Ziele, meinem Grab. Es gibt des Kornes wenig, viel der Spreu. Ich pflückte Blumen, sammelte nur Heu. Das tat ich sonst, das tu ich auch noch heute. Ich pflücke Blumen und ich sammle Heu. Botanisieren nennen das die Leute, und anders es zu nennen, trag ich Scheu. So schweift das Menschenkind nach trockener Beute das Leben und die Welt hindurch. Die Reue ereilet ihn, und wie er rückwärts schaut, der Abend sinkt, das Haar ist schon ergraut. So, Bruder, schaudert's mich auf irrer Bahn, wann düstre Nebel ruhen auf trübem Meer, beeiste Felsen, ruf ich liebend an, die kalten Massen widerhallen leer. Ich bin in Sprach und Leben ja der Mann, der jede Silbe wäget falsch und schwer. Ich kehre heim, so wie ich ausgegangen, ein Kind vom Greisenalter schon umfangen. Wann erst der Palme Luftgekrone wieder in tiefer Bläue schlank getragen ruht, aus heitrer Höhe die mächt'ge Sonne nieder zur wonn'gen Erde schaut in reiner Glut, dann schmiegen sich durchwärmt die starren Glieder, und minder schwer zum Herzen fließt das Blut. Dann möchten auch die düstern Träume weichen, und ich die Hand dir Sonderklage reichen. Ende von Aus der Beringstraße. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Die drei Zigeuner von Nikolaus Lenau, gelesen für LibriVox.org von Boris Greff. Die drei Zigeuner. Drei Zigeuner fand ich einmal, liegen an einer Weide, als mein Fuhrwerk mit müder Qual schlich durch die sandige Heide. Hielt der eine für sich allein, in den Händen die Fiedel, spielte umglüht vom Abendschein sich ein feuriges Liedel. Hielt der zweite die Pfeif im Mund, blickte nach seinem Rauche, froh, als ob er vom Erdenrund nichts zum Glück mehr brauche. Und der dritte behaglich schlief, und sein Zimbal am Baum hing, über die Saiten der Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig frei Spott den Erdengeschicken. Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Nach den Zigeunern lange noch schauen, mußt ich im Weiterfahren, nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren. Ende von Die drei Zigeuner von Nikolaus Lenau. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Romantiker und der Rezensent von Ludwig Uhland. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Algy Pug. Der Romantiker und der Rezensent. Mondbeglänzte Zaubernacht, die den Sinn gefangen hält, wundervolle Märchenwelt, steig auf in der alten Pracht. Romantiker, finster ist die Nacht und bange, nirgends eines Sternleins Funkel, dennoch in verliebtem Drange wandel ich durch das grause Dunkel mit Gesang und lauten Klange. Wenn Camilla nun erwacht und das Lämpchen freundlich facht, dann erblich ich, der Entzückte, plötzlich eines sterngeschmückte, mondbeglänzte Zaubernacht. Rezensent. Lass er doch sein nächtlich Johlen, Poetaste Helicanus. Was er singt, ist nur gestohlen aus dem Kaiser Octavianus, der bei mir nicht sehr empfohlen, den ich der gelehrten Welt von den Alpen bis zum Belt preisgab als sein Werk der Rotte, die den Unsinn hub zum Gotte, die den Sinn gefangen hält. Romantica. Welche Stimme, rau und heische! Ist das wohl der Bauch von Villa? Ist es Clemens wohl der Fleische? Von den Fenstern der Camilla heb dich weg, du alte Kreische! Was die kritische Feder hält von den Alpen bis zum Welt, wühlt es doch zu Haus und Schäume, nun verschon es ihre Träume, wundervolle Märchenwelt. Rezensent, Pinkelsänger, Hachbrettschläger, Volk, das nachts die Stadt durchleiert, nennt sich jetzt der Musenpfleger. Nächstens, wenn der Poll noch feiert, dichten selbst die Schornsteinfeger. Zeit, wo man wird wohl bedacht, nur lateinschen Vers gemacht, seit gepüdete Perücken drauf Pfalzgrafen Lorbeeren drücken, steig auf in der alten Pracht. Ende von der Romantiker und der Rezensent.